mein Herr, dich will ich lieben, Jesus mein Herr, der du der Höchste bist, erniedrigt es dich, blickst mich an und sagst, das tat ich für dich. Herr, Herr, du bist mein Herr, dich will ich erhöhen, Christus mein Herr, trugst alle Sünden, Schuld, sieh die Konsequenz, von des Vaters Angesicht verbannt und getrennt. Stirbt der Gerechte des Vaters Wunde, schafft uns Frieden durch seinen Tod. Nichts zu tun mit unserer Schuld, dem Sohn Gottes gebührt ewige Huld. Qualvolles Tragen unserer Schmerzen zum Fluch geworden an meiner Stadt. Mein langer Schuh lief zerrissen auf ewig, er sagte, es ist vorbei. Ich liebe Jesus, mein Herr, der du der Höchste bist, erniedrigt es dich, blickst mich an und sagst, das tat ich für dich. Herr, Herr, du bist mein Herr, dich will ich erhöhen, Christus, mein Herr, trugst alle Sünden, Schuld, sieh die Konsequenz, von des Vaters Angesicht verbannt und getrennt. Das Lamm, das der Welt Sünde nimmt, durch sein Auferstehen bin ich sein Kind. Wie soll man wissen, Rettung ist da, im Gnadenstrom dort auf Golgotha gefunden, von denen, die nicht nach ihm suchen und jetzt auch versiegelt mit seinem Geist. Jesus Christus, Gott und König, preis er dir ewig. Herr, Herr, du bist mein Herr, dich will ich lieben, Jesus mein Herr, der du der Höchste bist, der Niedrigste ist dich, blickst mich an und sagst, das tat ich für dich. Herr, Herr, du bist mein Herr, dich will ich erhöhen, Christus mein Herr, trugst alle Sünden, Schuld, sieh die Konsequenz, vom des Vaters Angesicht verbannt und getrennt.